Schon seit einigen Jahren führt der Wiener Musikwissenschaftler Emil Loubey ein Experiment mit seinen Studenten durch. Er spielt ihnen MP3-Musikdateien in unterschiedlicher Qualität und Musik von CD im Blindvergleich vor. Können die Studenten die Klangqualität unterscheiden? Hören, was datenkomprimiertes MP3, was CD ist? Eines, das ich sehr häufig verwende, ist von der Carmina Burana. Der Beginn, so 30 Sekunden, da haben wir wirklich das ganze Spektrum, Klang, Raum und so weiter. Das schaut dann so aus, ich habe einen vollen Hörsaal, so um die 100 Leute. Ich spiele diese Sachen im AB-Vergleich vor, original, dann 56, 128, 256 Kbit. Die Frage ist nur, ist jetzt dieses Paar, das vorgespielt wird, gleich oder nicht gleich? Je höher die Bitrate, die Datenmenge pro Sekunde, umso besser kann die MP3-Datei klingen. In den ersten Jahren haben sie relativ gut unterscheiden können. Also da hat die Mehrheit festgestellt, wo es nicht gleich ist. Und mit dem Lauf der Jahre ist es dann immer schwieriger geworden für die Studenten zu unterscheiden. Vor allem die jüngeren Generationen, die bereits mit MP3 aufgewachsen sind, haben sich anscheinend an den MP3-Klang als Standard gewöhnt. Manipulationen, selbst bei niedrigen Datenraten, werden nicht wahrgenommen. Und wenn man dann sagt, ja, und jetzt hört es einmal auf die Becken vielleicht, auf die Räumlichkeit und dann spiele ich nach dem Ergebnis dann noch ein paar Situationen vor, da finden sie es sehr interessant, wenn man weiß, worauf man hört, dann hört man natürlich die Unterschiede besser. Bewegte Bilder im Ohr. Bemerkenswertes zu MP3 von Marco Pauli. Musik, Sprache, Geräusche in Radio, Fernsehen und Internet. Unsere Ohren werden ständig mit akustischen Ereignissen konfrontiert und dabei meistens sehr geschickt getäuscht. Das geht schon am frühen Morgen los. Die Musik, die aus den Lautsprechern des Radioweckers ertönt, wird vom Hörfunk zumeist nicht als CD abgespielt und gesendet, sondern als MP2-Datei und von einer speziellen Rundfunksoftware. MPEG 1 Layer 2, kurz MP2, ist das dominierende Format in Hörfunk und Fernsehen und wird auch üblicherweise bei der DVD eingesetzt. Es ist eines von drei Audiokompressionsverfahren, die Ende der 1980er Jahre entwickelt wurden. Schon das Kürzel MP, das für bewegte Bilder, für Moving Pictures steht, lässt erahnen, dass es ursprünglich gar nicht um Musik ging. Eine Geschichte voller Zufälle. 1988 traf sich die internationale Standardisierungsgruppe Moving Pictures Experts Group, kurz MPEG, in Hannover. Eigentlich mit dem Ziel, Bildsignale für die heute längst vergessene Video-CD zu komprimieren. Da war also die ursprüngliche CD durch das Tonsignal schon vollkommen belegt. Also muss man erstmal die Tonsignale auch entsprechend reduzieren, um Platz zu kriegen für die Videosignale. Bernd Edler, heute Professor für Audioanalyse, hat als junger Ingenieur und wissenschaftlicher Mitarbeiter maßgeblich zur Entwicklung von MP3 beigetragen. Die Expertengruppe, bestehend aus einigen Unternehmen und Instituten, die sich in Hannover traf, brachte damals verschiedene Vorschläge ein, auf welche Art Audiodatenreduktion erreicht werden kann. Die meisten wurden verworfen, einige andere zusammengefasst, sodass dann drei Verfahren, Layer genannt, als Ergebnis blieben. Nachdem der Standard fertig war, war es so, dass der Layer 1 und Layer 2 sehr schnell eben auch in Produkte gekommen ist. Layer 1, den hat Philips in die digitale Kompaktkassette eingebaut, die allerdings auf dem Markt nicht sehr lange bestanden hat. Layer 2 ist dann genommen worden für den digitalen Rundfunk, DAB. Layer 3 hat sich dann letztendlich übers Internet verbreitet. Man könnte sagen, das sich Anfang der 90er Jahre noch in den Kinderschuhen befindliche Internet hatte früh seine Stimme gefunden. MPEG 1 Audio Layer 3, kurz MP3. Purer Zufall. Es war nicht so explizit geplant damals alles, weil man hat eigentlich gar nicht mehr so richtig einen Markt gesehen, wo man jetzt den Layer 3 direkt benutzen kann. Dann haben die Leute bei Fraunhofer ein paar Musiksignale mit MP3 kodiert, ins Internet gestellt und da haben die gesagt, können die Leute es einfach mal ausprobieren und können wir auf die Weise Werbung machen für dieses Verfahren. Das hat sich dann auf die Weise rumgesprochen und dann ganz plötzlich schneller verbreitet, als man gedacht hat. MP3. Es funktioniert. Von der Funktionsweise unterscheiden sich MP3 und das Hörfunk-, TV- und DVD-Format MP2 nicht besonders voneinander, so Bernd Edler. Layer 3 ist noch etwas komplizierter und hat dafür eine noch höhere Effizienz in der Datenreduktion. Um das Ursprungssignal klein zu rechnen, nutzen beide Verfahren Methoden der Psychoakustik, die sich mit den Wechselbeziehungen zwischen dem subjektiven Erleben und tatsächlich messbaren Ereignissen beschäftigt. Verbunden mit dem Ziel, nur für den Menschen bewusst hörbare Audiosignale zu speichern, wird das Gehör ausgetrickst, sprichwörtlich übers Ohr gehauen. Und dass das so gut funktioniert, war alles andere als geplant. Das ist einfach ein glücklicher Zufall, dass zwei Effekte gut zusammenarbeiten. Sagt Bernhard Grill, Leiter der Abteilung Audio am Fraunhofer Institut. Er gehörte zur heute berühmten MP3-Entwicklergruppe um Karl-Heinz Brandenburg. Der eine Effekt ist, dass Musik oder jede Art von Audiosignal kann einfach Redundanz enthalten. Redundanz heißt, das sind Sachen, die sind einfach wirklich doppelt drin. Flöte zum Beispiel, Flötenton oder Violinenton auch. Wenn Sie sich die Frequenzzusammensetzung anschauen, also welche Tonhöhen da sozusagen vorkommen in dem Flötensignal, da werden Sie den Grundton finden und dann noch einige Obertöne. Dazwischen ist gar nichts. Und an den Stellen, wo was passiert, ist es vorhersagbar. Das heißt, der Flöte ist zum Beispiel sehr, sehr gut zu komprimieren. Und solche Anteile haben Sie immer irgendwo. Ja? Also es reicht schon, wenn das auf 20 Millisekunden mal ein bisschen konstant ist. Verlustfreie Verfahren wie der Free Lossless Audio Codec, kurz FLAC, erzielen ihre Datenkompression ausschließlich über den Redundanzeffekt. Diese Verfahren können gegenüber der CD gut die Hälfte an Daten einsparen, werden aber als verlustfrei bezeichnet, weil die Tonqualität identisch mit dem Original ist. Beim im Gegensatz dazu verlustbehafteten MP3 müssen weitaus mehr Daten eingespart werden. Der Redundanzeffekt funktioniert dabei abhängig vom Charakter des Stückes. Man kann sagen, je weniger los ist, desto mehr Daten können dadurch eingespart werden. Wenn jedoch mehr Geräuschanteile dazukommen, also bei moderner Popmusik etwa, greift die Redundanz weniger. Und der glückliche Zufall ist jetzt, dass Signale mit wenig Redundanz, also so geräuschähnliche Sachen, dass die eine hohe Verdeckung im Ohr erzeugen. Und das ist der zweite Effekt, den MP3 sich zunutze macht, um Daten einzusparen. Die Irrelevanz, auch Verdeckungseffekt genannt. Spezielle Eigenschaften des menschlichen Gehörs werden ausgenutzt. Das Innenohr wirkt wie ein Filter, dass das reinkommende Schallereignis in verschiedenen Frequenzen, also in verschiedenen Tonhöhen zerlegt. In der Gehörschnecke im Innenohr liegen mit etwa 15.000 Härchen besetzte Sinneszellen. Die hohen Töne werden von den Härchen am Eingang der Gehörschnecke aufgenommen, die tiefen von denen am Ende. Wenn das eintreffende Schallereignis einen hohen Geräuschanteil hat, sind alle Härchen gleichzeitig am Schwingen. Dann sind da leisere Ereignisse, die da gleichzeitig stattfinden. Die gehen einfach unter, weil das mechanische System da auch schon beschäftigt ist im Innenohr. Das heißt, wenn da ein zweites Schallereignis eintrifft, das nur ein bisschen leiser ist sozusagen wie das Hauptschallereignis, dann sind diese Haarzellen im Innenohr gar nicht mehr in der Lage, das aufzunehmen. Das heißt, Irrelevanz. MP3 Pro und Contra. Diskussionen in Internetforen über MP3 und dessen Audioqualität beginnen häufig damit, dass dazu ja wohl schon längst alles gesagt sei. Dennoch folgen oft so viele Einträge, dass sich dicke Bücher damit füllen ließen. In den Foren großer Internetkaufhäuser etwa gibt es häufiger Beschwerden über die Klangqualität mancher MP3-Alben. MP3-Dateien, so eine der Antworten, seien heruntergerechnet, Datenskelette geradezu und können sowieso keine gute Klangqualität liefern. Andere kontern dann mit dem Verweis auf Hörtests, in denen kein Unterschied zur CD ausgemacht werden konnte. Denen würde Bernhard Grill vom Fraunhofer Institut, das jährlich übrigens über 100 Millionen Dollar an Lizenzgebühren für MP3-Patente erhält, auf jeden Fall zustimmen. Immer wenn Sie Leute einen Blindtest schicken, das heißt, wenn Sie den Leuten MP3s und die CD vorspielen und die dann nicht wissen, was sie hören, ja, war das Ergebnis immer, wenn die Datenrate hoch genug war, keine Unterschiede hörbar. Wenn Sie natürlich 128er MP3 hören, dann werden Sie einen Unterschied, das ist kein Problem. Ja. Und bei 192 werden Sie auch noch einzelne Unterschiede finden, aber nicht mehr gravierend. Und bei 256 haben Sie eigentlich keine Chance mehr für den Löwenanteil des Materials. Doch selbst gut aufbereitete MP3s haben es bei vielen Musikliebhabern schwer. Dabei geht es nicht unbedingt immer um den Vergleich des Formats zur CD-Qualität. Der Musiker Neil Young zum Beispiel hat in einem Interview gesagt, dass sich die vollständige Musik nur auf LP und Blu-ray hören lasse. Andere digitale Medien würden nur einen Bruchteil der Daten bieten, die aufgenommen wurden. Insofern seien es auch nicht die illegalen Downloads, die die Industrie bedrohten, sondern die technische Qualität des Produkts, das sie anbietet. Minderwertige Formate und Trägermedien wie MP3 und CD würden das Hörerlebnis ruinieren. Wer zwei gesunde Ohren hätte, so Neil Young weiter, müsste sich sagen, da mache ich nicht mit. Behaltet euren Dreck, ich gehe lieber angeln. Die CD erlaubt zwar einen größeren Frequenz- und auch Dynamikumfang als die LP, doch ist auf ihr nicht das ursprüngliche analoge Signal zu hören, und darauf spielt Neil Youngs radikale Aussage an, sondern eines, das zuvor in 44,1 kHz, also in 44.100 Samples, in Einzelteile pro Sekunde zerschlagen und dann wieder zusammengesetzt wurde. Doch zurück zur MP3. Wer sie nicht, wie Neil Young etwa, rundherum ablehnt, der nutzt vielleicht gerne die Möglichkeiten, die MP3 und andere Kompressionsformate bieten. Verlustfreies Kopieren, Herunterladen oder auch das Streamen von Online-Radios und die damit verbundene Möglichkeit, Neues zu entdecken. Zum Beispiel Musik, die den meisten ohne Internet und MP3 niemals zu Ohren kommen würde, wie beispielsweise auf der Website awesometapes.org, wo alte afrikanische Musikkassetten veröffentlicht werden. Audio-Software und MP3-Codierer sind heute für jedermann verfügbar. Entsprechend leicht ist es, Musik, Geräusche und Wortbeiträge selbst zu produzieren. Unzählige Internetportale laden dazu ein, das eigene Werk öffentlich anzubieten, ob als Podcast oder Download. Da gibt es Musik, auf den Webseiten der Netlabels etwa, aber auch Geräusche, zum Beispiel bei Radio Apery, wo sich auf einer akustischen Weltkarte von den Nutzern angefertigte Tonaufnahmen aus Natur und Umwelt entdecken lassen und zu deren Erweiterung jeder beitragen kann. Bei den neuen kommerziellen Online-Angeboten verlagert sich die Gewichtung in Richtung Streaming statt Download. Wenn sowieso alles virtuell abgerufen werden kann, braucht nicht mehr die eigene Festplatte mit Daten blockiert zu werden. Als ein Beispiel für solche Dienste sei hier der schwedische Anbieter Spotify genannt, der im März 2012 in Deutschland gestartet ist und seinen Nutzern die Auswahl aus etwa 13 Millionen Musikstücken bietet, die vom Computer oder Smartphone abrufbar sind. Per kostenpflichtigem Abo können die Songs in der höchsten MP3-Qualität heruntergeladen oder ebenfalls mit bis zu 320 Kilobit pro Sekunde gestreamt werden. Auch der kritische Wiener Professor Emil Lubey sieht die vielen Vorteile von MP3 und Co. In meiner Brust wohnen zwei Seelen. Ich betreibe ja seit vielen Jahren ein Internetradio und da haben wir ja auch viele Tests gemacht, welche Kompressionsraten und welche Encoder etc. Und da ist es schon sehr, sehr wichtig, auch wenn man reduzierte Daten anbietet, dass sie in höchster Qualität einmal im Original vorliegen und dann in einer Qualität, die eben für die jeweilige Situation optimal kodiert sind. Wichtig ist zunächst die Quelle, aus der die MP3-Datei gemacht wird. Die sollte am besten unkomprimiert, sprich zum Beispiel eine Original-CD sein. Wer jetzt in einem Abspielprogramm wie zum Beispiel iTunes diese CD zu einem MP3-Album machen will, kann bestimmen, welche Bitrate die MP3s haben sollen, welche Datenmenge also pro Sekunde übertragen wird. Bei MP3 stellt die höchste Qualität 320 Kilobit in konstanter Bitrate dar. Wer seiner Musik nicht ganz so viel Datenplatz gönnen mag, könnte für eine dennoch gute Qualität einen hohen Wert, aber in einer variablen Bitrate, VBR abgekürzt, wählen. Bei dieser wird je nach Komplexität der zu bearbeitenden Stelle innerhalb eines Musikstücks mehr oder weniger Speicherplatz benötigt. Wer sorgfältig vorgeht, wird ein gut klingendes MP3-Ergebnis erzielen. Wer hören möchte, wie das Gegenteil klingt, findet bei YouTube tausende Beispiele. Erkennbar an zischelnden Höhen, einem Verlust der Bässe und der Räumlichkeit und einem flachen Gesamtklang. Und auch bei bestimmten Instrumenten, da fehlt die Brillanz, wenn sie irgendwo Bläser, Blechbläser haben. Das wird ganz einfach stumpfer, trockener. MP3 verändert das Hören verändert die Musik. Zischelnde und verwaschen klingende MP3s bestimmen zu einem nicht geringen Anteil den Höralltag vor allem jüngerer Generationen. Sie werden zur Norm. So jedenfalls könnten die Ergebnisse der Versuche des Komponisten und Professors Jonathan Berger interpretiert werden, der über mehrere Jahre mit den Studenten eines Kurses die Qualität von verschiedenem Audiomaterial verglich. In Blindtests und auf einer qualitativ hochwertigen Anlage spielte er ihnen Ausschnitte von Musikstücken in unterschiedlichen Bitraten vor. Wir wollten wissen, was den Studenten besser gefällt, und die Resultate waren durchaus überraschend, denn die Musikausschnitte in der höheren Audioqualität erhielten nicht automatisch den Vorzug. Im Laufe der Jahre wurden sogar MP3s in niedriger Bitrate bevorzugt, was ich als Musiker einigermaßen erschütternd fand. Ich dachte darüber nach, woher das wohl kommt, und da fiel mir auf, dass in diesen bevorzugten Musikausschnitten viele hochfrequente Geräusche enthalten sind. Beckenschläge, Blechbläser, viel Percussion. Wenn die laut vorkamen, wurden diese Musikausschnitte ganz klar in niedrigen Bitraten bevorzugt. Demnach werden die zischeligen Artefakte, die bei der MP3-Kodierung entstehen, vom Ohr als Teil der in der Musik vorhandenen hohen Frequenzen interpretiert. Niedrigradige MP3s kreieren also ein verstärktes Zischeln und dadurch einen eigenen charakteristischen Sound, der in den Tests von Jonathan Berger quer durch alle Musikstile von den Studenten bevorzugt wurde. Wir haben ein Syndrom, das ich Fickle Ears, wechselhafte Ohren, nenne. Ich meine damit, dass die Art, wie wir Sachen hören, sich über die Jahre drastisch verändern kann. Ein Beispiel: Als die ersten Synthesizer rauskamen und diese Geigen- und Streicherensembles nachbildeten, fanden wir das anfangs großartig und absolut glaubwürdig. Wir dachten, es war großartig. Zwei Jahre später fanden wir diese Emulation lächerlich. Die Wahrnehmung von dem, was wir hören, verändert sich. Ich fand es beunruhigend, dass ein Großteil der Jugend Musik heute über billige Kopfhörer oder schlechte Computerlautsprecher hört. Es findet tatsächlich eine Rückentwicklung der gehörten Audioqualität statt. Sie hören wirklich niemals Musik in hoher Qualität. Andererseits gab es aber auch diesen hochinteressanten Aspekt, dass sich die Musik wiederum an diese neuen Hörgewohnheiten anzugleichen scheint. Die hochfrequenten Zischellaute schlechter MP3s, die als attraktiv empfunden werden, werden von den Musikproduzenten aufgegriffen und absichtlich eingebaut. Hinzu kommt eine Dynamikkompression, die keinen Unterschied mehr zwischen laut und leise kennt, sondern alles bloß nur noch laut macht. Letzterer Effekt ist nicht nur im Pop allgemein verbreitet und wird Loudness War, Lautheitskrieg, genannt. Der Musiker Clams Casino setzt diesen Effekt bewusst ein, macht ihn zum Stilmittel und spiegelt damit auch unsere mediale Hörwelt. MP3 – überall und mobil. Ein Grund für den Erfolg von MP3 liegt ganz sicher in der Mobilität des Formats. Unsichtbar kann da die ganze Popgeschichte auf dem kleinen Abspielgerät lagern. Die einzelnen MP3s entstammen dabei häufig verschiedensten Quellen und haben große Qualitätsunterschiede. Eine Information darüber könnten Bit- und Abtastrate des jeweiligen Songs bieten. Doch diese werden, auch von den am meisten genutzten Playern, nicht im Display abgebildet und so gar nicht erst zum Thema gemacht. Genauso sieht es bei Online-Anbietern wie Amazon oder iTunes aus. Eine Information über die Bitraten findet sich nur versteckt. Und welche Ausgangsquelle die Grundlage war, wird gar nicht erwähnt. Wenn ich einen guten Song finde, dann gleich YouTube runterladen, habe ich ein MP3 und kann im Auto hören. Wer mit Kopfhörern durch die Stadt läuft, dem fällt vielleicht auf, dass auf den Plakaten mit Konzertankündigungen auffallend viele Musiker zu sehen sind, die schon vor Jahrzehnten große Erfolge feierten. Bryan Adams, Die Ärzte, Lionel Richie, Pur. Ein Blick auf die Litfaßsäulen der Städte kann geradezu eine Zeitreise auslösen. Es scheint tatsächlich nur wenige Musiker jüngeren Datums zu geben, die große Säle oder Arenen füllen. Dieser durchaus subjektive Eindruck erfährt Unterstützung bei einem Blick auf die verkauften Tonträger weltweit, in denen zumindest bei den Wikipedia-Listen bis auf Rihanna und Lady Gaga keine Künstler dieses ja auch nicht mehr ganz so jungen Jahrtausends auftauchen. Ob das daran liegt, dass der Musikindustrie seit MP3 und den damit verbundenen illegalen Downloads weniger Geld zur Verfügung steht und jungen Künstlern dadurch weniger Förderung und Entwicklungszeit gegeben wird, kann kaum nachgewiesen, aber durchaus vermutet werden. Doch gibt es nicht weniger Veröffentlichungen als vor MP3. Es gibt auch so unendlich viele Leute, die es mittlerweile produzieren können. Deswegen geht die Qualität natürlich auch runter. Masse statt Klasse, nicht nur auf den Playern, auch bei den Produzierenden, meint dieser junge Mann. Ich erstelle immer Playlists nach Gefühlslage, Lieder, die ich ausgewählt habe, die ich gut finde und jetzt gerade hören möchte. Alles bunt gemischt. Mit MP3 hat sich der Musikkonsum und damit auch das Konzept vom Tonträger verändert. Die Musik erscheint da häufig nicht als Teil eines Albums, sondern als einzelner Song, der eingebaut wird in den Soundtrack zum eigenen Alltag. Das Konzept vom Album ist nicht mehr zeitgemäß. Alben als in sich geschlossene Werke haben aber auch aus einem anderen Grund einen schwierigen Stand auf den Playern, wie sich der Musiker und Produzent Brian Eno in einem Interview mit der Musikwebsite Pitchfork beklagt hat. Sobald er etwas höre, was er mag, möchte er wissen, welche Gedanken dahinter stecken und wer mitgewirkt hat, wer Bassist, wer Toningenieur und so weiter war. Die Songdateien aus dem Internet aber kämen ganz selbstverständlich ohne jede Nennung daher, so Brian Eno. Und auch wenn es bei einigen Online-Geschäften Zusatzinformationen gibt, sind sie später auf dem Player doch maximal auf die Abbildung des Covers reduziert. Doch apropos. MP3 und die Geschäfte. Cover, Booklets, Labelinformationen, all das findet sich auf den CDs und LPs im Tonträgergeschäft Zardos in Hamburg. Vor ein paar Jahren gab es noch 3 Filialen, heute ist eine einzige übrig geblieben. André Sorgenfrei arbeitet seit mehr als 25 Jahren für das Geschäft. Er meint, die Wertschätzung musikalischer Werke sei geringer geworden. Das sei allerdings schon vor MP3 losgegangen. Bin damals eingestiegen, da gab es noch keine CDs und da ging es der Plattenindustrie noch wahrscheinlich sehr, sehr gut. Irgendwie, die haben das Geld ordentlich verprasst und so. Dann kam unglücklicherweise, wie ich finde, die CD auf den Markt, irgendwie, die auch, wie ich finde, Musik ein bisschen entwertet hat, weil ich schon immer noch vielleicht etwas altmodische Auffassung habe, dass bei einer Schallplatte doch eben mehr dieses Haptische da ist, dass man irgendwie mehr in der Hand hat, dass es irgendwie aufregender ist, eine Schallplatte irgendwie aufzulegen, die Nadel aufzusetzen. Immer mehr Musikliebhabern bringt die LP eine Wertigkeit, die eine MP3-Datei auf einer Festplatte nicht bieten kann. Der Absatz von Schallplatten steigt seit einigen Jahren an, 2011 allein um 20%, macht allerdings insgesamt nur etwa 1% am Gesamtumsatz mit physischen Tonträgern aus. Doch im Gegensatz zu den 1980er Jahren, als man mit dem Erscheinen der CD glaubte, die LP demnächst zu Grabe tragen zu können, muss man heute eher das Ende der CD befürchten. Eine bemerkenswerte Folge von MP3. Ich habe tatsächlich noch Freunde, die auch Platten noch hören, aber die meisten hören natürlich MP3, also Tapes überhaupt nicht mehr, CDs auch nicht mehr, also nee, nur noch entweder MP3 oder halt komplett Oldschool halt Platten. Oldschool ist womöglich auch das Konzept von HiFi, von der hohen Klangtreue in den eigenen vier Wänden. Mächtige Stereoanlagen und mannshohe Lautsprecher. Das war vor einigen Jahren noch Normalität in deutschen Wohnzimmern. HiFi hat dafür gesorgt, dass beinahe alle, auch die, die es nicht interessierte, mit hochwertigem Klang versorgt wurden. Doch wer interessiert sich in den heutigen Zeiten von MP3 und dem vermehrt mobilen Musikkonsum noch dafür? Wenn man die Zahlen der GFU, der Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, nimmt, dann gibt es da wohl einige. Beim Verkauf von HiFi-Komponenten gab es in den vergangenen Jahren jeweils hohe Zuwachsraten. Auch das HiFi- und High-End-Fachgeschäft Audiophonie laufe gut, sagt Jörg Schütt, einer der beiden Geschäftsführer. 80er Jahre, 90er war HiFi noch Kult. Man brauchte eine große Anlage, je höher, desto besser. Heute, also unsere Kunden gehen ganz gezielt Richtung Qualität und wenig sichtbares HiFi. Das heißt, All-in-One-Geräte, wo CD, Verstärker, Radio in hoher Qualität in einem Gerät integriert werden, das findet sehr hohen Zuspruch. Doch mussten die meisten Hersteller mit MP3 umdenken und es, ob gewünscht oder nicht, auch irgendwie in die Produkte integrieren. Mitgeschäftsführer Joachim Kock zeigt ein wie ein Zeppelin aussehendes und auch sogenanntes Lautsprechersystem mit MP3-Dockingstation. Also, und das ist eben ein typisches Beispiel für eine Firma, die viel Lautsprecher baut, aber die eben gemerkt haben, dass man mit iPhone oder iPod oder Zubehör eben auch sehr viel gutes Geld verdienen kann. Gut laufen auch externe Verstärker und Wandler, die die minderwertigen Bauteile in den MP3-Abspielgeräten umgehen und so das Klangergebnis aufwerten. Und wenn man gute Bausteine in der Wiedergabekette hat, kann das fast genauso gut klingen wie eine CD. Das größere Problem aus klangqualitativer Sicht sei, dass vieles von dem, was heute an Musik produziert wird, im HiFi-Sinne einfach nicht gut klingt. Das hat viel mit der maximalen Dynamikeinschränkung in modernen Produktionen zu tun, dem erwähnten Loudness War, bei dem sowohl Musiker als auch Produzenten versuchen, im Endergebnis ein möglichst hohes Lautstärkeempfinden beim Hörer zu erreichen. Die Klangqualität bleibt dabei auf der Strecke. Ich habe ganz viele Kunden, die bringen CDs mit zum Musik hören und die merken dann, wenn sie hier sitzen, dass 80% oder 70% aller CDs unhörbar, katastrophal schlecht aufgenommen wurden. Und das merken sie dann über einer hochwertigen Anlage und finden es furchtbar. Wenn der Massenmarkt keine vernünftige Klangqualität mehr bietet, müssen es die HiFi-Hersteller halt selber machen. Die renommierte britische Firma Name Audio hat ein eigenes Label gegründet, bei dem die Musik in bestmöglicher Qualität aufgenommen wird. Nach Meinung von Name geschieht das am besten ganz ohne Digitaltechnik, rein analog. Sie sind berühmt für sehr natürlich gute Aufnahmen. Auf der Name-Label-Website lassen sich CD und Vinyl erwerben, aber auch verschiedene Download-Varianten, die bis hin zur Möglichkeit des sogenannten High-Definition-Downloads gehen, der einer Auflösung von 24 Bit und 88,2 kHz entspricht und bei einem Album etwa einer Datenmenge von 1,5 GB. Lohnt sich auf jeden Fall, sagt Jörg Schütt. Und es klingt noch natürlicher, es ist noch weniger Technik im Ton. Also es ist die Technik, die im Studio genommen wird. Wenn die Leute im Tonstudio höchstwertige Aufnahmen hören, sind sie bei 24 Bit und 96 kHz. Das kann man auf die Festplatte packen zum Beispiel oder auf einen USB-Stick. Dann geht man direkt in einen sehr hochwertigen DA-Wandler und hat die Möglichkeit, die bestmögliche Auflösung einer Aufnahme zu hören. Und die Unterschiede sind dann nochmal deutlich zu einer CD und natürlich MP3 sowieso. In Zeiten von MP3 ist HiFi zur Nische geworden. Doch braucht sich niemand Sorgen zu machen, dass die Ohren irgendwann nur noch Klänge hören könnten, die von Kompressionsverfahren möglichst klein gerechnet sind. Denn das Live-Konzert, aber auch die Vögel im Park, der Gitarrist auf der Bank, sie alle sind garantiert datenunkomprimiert, ganz natürlich und ohne Technik im Ton.